Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 68. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. 68 ist ein wahres Wunder an Teilbarkeit. Gerade aus der Quersumme ließe sich mit einigem guten Willen durch Teilung noch eine Primzahl melden. Insofern trifft es sich ganz gut, dass mir heute ohne dies kaum Zeit für einleitendes Wortgeklimper bleibt. Zu Gast ist diesmal Nadja Bucher, die sogleich mit Friedells Betrachtungen zu Friedrich Schiller fortfahren wird. Das Genie der Kolportage. Infolgedessen bildete das Hereinbrechen des Klassizismus ein wahrhaft tragisches Moment in seiner künstlerischen Entwicklung. Ohne sich selbst darüber klar zu sein, wurde er in eine Richtung gedrängt, die seiner ganzen Charakteranlage und Gestaltungsmethode im tiefsten entgegen war. Es ist bekannt, dass Goethe hieran nichts weniger als unschuldig war. Die Hauptverantwortung trifft natürlich die Zeit. Aber es muss hinzugefügt werden, dass Goethe diese ganze Bewegung verstärkt, verschärft und übersteigert und ihr durch das Gewicht seiner einzigartig suggestiven Persönlichkeit erst die letzte Sanktion verliehen hat. Ihm selbst freilich hat diese ganze Missorientierung am wenigsten geschadet, aber gerade dies machte sein Vorbild für die anderen umso verhängnisvoller. Es war seine Natur, dass er im Grunde durch nichts beeinträchtigt werden konnte, indem er alles, Gutes und Schlimmes, Hohes und Geringes, Fremdes und Verwandtes, seinem Organismus einverleibte, als einen Assimilationsstoff, aus dem doch immer wieder nur er selbst wurde. Wie der menschliche Körper aus den verschiedensten Nährmitteln, die in ihn eintreten, stets das gleiche Zellmaterial aufbaut, so machte Goethe aus allem letzten Endes Goethe und so konnte ihm nichts dauernd in seinem Wachstum hemmen. Aber hierin war ein Unikum und Schiller reagierte anders. Einerseits viel gewalttätiger und selbstherrlicher, andererseits viel hingebungsvoller und impressionabler. Seine Natur war, sich fortreißen zu lassen und, fortgerissen, dann alle anderen mit sich zu ziehen. Einmal ergriffen von einer Idee, gehörte er ganz und ruhte nicht eher, als bis er sie in allen ihren Beziehungen und Anwendungen ausgebaut hatte. Wenn an Goethe neue Gedanken, Assoziationen, Bilder, geistige Dominanten herantraten, so war es sein Bestreben, sie in seinen Besitz zu bekommen. Aber Schiller wollte von ihnen besessen sein. Seinen Höhepunkt hat der Klassizismus Schillers in der Braut von Messina erreicht. Hier ist alles dünn, farbenschwach, leerer Silberton, antiquarisch, Hoftheater und erinnert an die papierenen und anämischen, heroischen Landschaften jener Zeit, auf denen selbst die Tiere bedeutend und langweilig sind. Auch Wallenstein gemahnt ein wenig an die damaligen abstrakten Repräsentationsporträts, die mehr Pathos als Individualität besitzen und hat immer unsichtbar die Rigaudsche Säule neben sich, ohne die man sich das Bildnis eines Staatsmanns nicht denken konnte. Und selbst in Tell ist ziemlich viel Baumschlag. Aber gleichwohl lässt sich erkennen, dass das Klassische bei Schiller bloß einen glänzenden Firnis bildet, mit dem er seine Dramen zeitgemäß hergerichtet hat. Noch im Jahr 1801 schrieb er an Körner, der Jambe vermehrt die theatralische Wirkung nicht und oft geniert er den Ausdruck. Sowohl den Wallenstein wie den Carlos wollte er ursprünglich in Prosa schreiben und dieser wurde tatsächlich in einer von ihm besorgten Prosafassung an mehreren Bühnen gespielt. Bei jenem hat vor allem die klassizistische Missdeutung des antiken Schicksalsbegriffs großen Schaden gestiftet. Das Lager ist der höchst eigenartige Einfall eines Theatergenies. Die Idee, zu einer Tragödie ein Vorspiel zu schreiben, worin der Held nicht vorkommt und eben darum ununterbrochen und aufs Eindrucksvollste vorkommt, war ebenso dankbar wie zwingend. Was aber die Tragödie selbst anlangt, so war zwar der Gedanke, nur die Katastrophe zu zeigen, die letzten Schlagschatten, die eine lange, reiche und bewegte Vorgeschichte auf den Helden wirft, ebenfalls eine durchaus theatermäßige Konzeption. Aber eine solche Technik hätte nur wirksam sein können, wenn sie mit äußerster Konzentration gearbeitet hätte. Schiller vergaß, dass der Ödipus, der ihm als Paradigma vorschwebte, nur der letzte Akt einer Tragödie ist. Aber der Wallenstein hat 11 Akte und 7.500 Verse. An einer ähnlichen Elefantiasis leidet auch der Carlos. Löst man aus ihm das Familiendrama heraus, was nicht so sakrilegisch ist, wie es aussieht, denn Schiller selbst hat ja ursprünglich ohne Flandern, Freiheit und Posa komponiert, so bleibt ein ausgezeichnetes Intrigenstück voll Schlagkraft, Tempo, Spannung, wie es nur Schiller schreiben konnte. Selbst Otto Ludwig, der unerbittlichste aller Schillerkritiker, hat zugegeben, dass dieser Teil des Dramas außerordentlich sei und darauf hingewiesen, dass er offenbar das stärkste und lehrreichste Muster für Scrib und seine Schule abgegeben habe. Und dies ist in der Tat die eigentliche Bedeutung Schillers für die Geschichte des europäischen Theaters. Er war eines der größten Genies der Kolportage. Wir wollen diese Bezeichnung keineswegs im abfälligen Sinne gebraucht wissen, sondern erblicken die höchsten Spitzen dieser Gattung in Ibsen und Shakespeare, Dostojewski und Balzac. Schiller hatte von Natur eine leidenschaftliche Vorliebe für die dichterische Gestaltung von Schiebungen, von Coups, von Gegencoups, Intrigen und Kabalen, und seine Fantasie weilt mit fast ausschließlichem Interesse in der Atmosphäre des Schauerromans. Die Jugenddramen bewegen sich noch gänzlich in dieser Richtung. Ihre kolportagehafte Anlage zeigt sich auch darin, dass ihre Katastrophen nicht zwingend sind. Wir haben im vorletzten Kapitel gehört, dass die Räuber und Fiesco ohne Beeinträchtigung des Erfolgs mehrfach mit Happy End gespielt wurden und sogar Schiller selber für Mannheim die letzten Szenen geändert hat. Doch von Kabale und Liebe wurde eine Fassung aufgeführt, worin der Präsident im letzten Augenblick mit Gegengift erscheint und dem geretteten Liebespaar reuig seinen Segen gibt. Und für die Prosafassung des Carlos hatte Schiller wiederum selbst einen anderen Schluss ausgearbeitet. Carlos ersticht sich im Augenblick seiner Verhaftung, Philipp sinkt verzweifelt an seiner Leiche nieder. Einer der grandiosesten Kolportageromane der Weltliteratur wäre der Geisterseher geworden, dessen erstes Fragment 1787 in der Thalia und dessen erster Band 1789 erschien. Wir teilen aber nicht die verbreitete Annahme, dass ihn Schiller unvollendet gelassen habe, weil er sich selbst in dem höchst verwickelten Stoff nicht mehr zurechtfand. Dies wäre mit seiner ganzen sonstigen Arbeitsweise im Widerspruch, die immer von einem festen, detaillierten Generalplan ausging und für einen Detektivroman, der stets von hinten aufgerollt und daher im Vorhinein genau fixiert werden muss, auch bei jedem anderen Autor unwahrscheinlich. Sondern er unterließ offenbar die Fortsetzung, weil er inzwischen Klassiker geworden war. Aber eine geheime Neigung für derlei Aufgaben hat er bis zu seinem Tode behalten. Gleich nach der Vollendung des Wallenstein 1799 dachte er eine Zeit lang an ein Kriminaldrama mit Giftmord, Kinderraub und verräterischem gestohlenem Schmuck, Narbonne oder die Kinder des Hauses, das ihn bis ins Jahr 1805 hinein beschäftigte, und an ein noch größer angelegtes Sujet derselben Art, die Polizei. Paris als Gegenstand der Polizei muss in seiner Allheit erscheinen und das Thema erschöpft werden. Ebenso muss auch die Polizei sich ganz darstellen und alle Hauptfälle vorkommen. Ein ungeheures, höchst verwickeltes, durch viele Familien verschlungenes Verbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer zusammengesetzter wird, immer andere Entdeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Äste weiterum mit anderen verschlungen hat und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muss. so wird ganz Paris durchwühlt und alle Arten von Existenz, von Verderbnis etc. werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen. Besonders der erste Akt, der im Audienzsaal des Polizeileutnants spielt und alle Räder der großen Maschine in vollster Bewegung zeigen sollte, wäre zweifellos ein Sittengemälde von einer aufregenden Buntheit und Spannung geworden, wie es nur Schiller hätte schreiben können. Hermann Hettner bemerkt hierzu in seiner sehr gediegenen Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts: Wer erblickt Schiller gern in der Nachbarschaft von Eugène Sues Pariser Geheimnissen? Der Genius der Schönheit hat Schiller vor der Ausführung dieser Entwürfe bewahrt. In der Tat trägt niemand anders als dieser warnende Genius der Schönheit die Schuld daran, dass Deutschland nicht jenes allen anderen Nationen überlegene Drama hervorgebracht hat, zu dem es in seinen stärksten Talenten befähigt war. Der Bund der Dioskuren. Eben derselbe Genius hat auch über den Bund der beiden Dioskuren gewaltet, den Hettner und die übrigen Literarhistoriker nicht genug zu preisen wissen. Bekanntlich waren Goethe und Schiller einander ursprünglich antipathisch. Schiller rügte an Goethe ein bis zur Affektation getriebenes Attachement an die Natur, erklärte: Überhaupt ist seine Vorstellungsart zu sinnlich und betastet mir zu viel, und schrieb schließlich, ebenfalls an Körner, ohne jede Paraphrase: Dieser Mensch, dieser Goethe, ist mir einmal im Wege. Goethe wusste in dem gehorsamsten Pro Memoria, worin er Schiller für die Jenaer Professur empfahl, an ihm nicht mehr zu rühmen, als dass er sich durch seine Schriften einen Namen erworben, und erklärte nachträglich ganz offen: Schiller war mir verhasst. Und wie er im ruhigen Rückblick über jene Jahre des gemeinsamen Zusammenarbeitens dachte, erhält aus den Worten, die er im Oktober 1824, fast 20 Jahre nach Schillers Tode, an Zelter schrieb: Ich redigiere meine Korrespondenz mit Schiller von 1794 bis 1805. Mir ist es dabei wunderlich zumute, denn ich erfahre, was ich einmal war. Doch ist eigentlich das Lehrreichste der Zustand, in welchem zwei Menschen, die ihre Zwecke gleichsam parfors setzen, durch innere Übertätigkeit, durch äußere Anregung und Störung ihre Zeit versplittern, sodass doch im Grunde nichts der Kräfte, der Anlagen, der Absichten völlig Wertes herauskommt. Goethe und Schiller haben in jenen 10 Jahren zwei gemeinsame Schöpfungen hervorgebracht, das Weimarer Theater und die Xenien. Die sogenannte Weimarer Schule, die aus ihren Bemühungen hervorging, muss, aus den Berichten zu schließen, eine geradezu schreckliche Art des Theaterspielens über Deutschland verbreitet haben. Es war offenbar der Gipfel jenes Stils, den man noch heute in durchaus nicht ehrenden Sinne als Hoftheater bezeichnet. Goethes Grundmaxime lautete: Der Schauspieler soll stets bedenken, dass er um des Publikums willen da ist. Infolgedessen soll er nicht aus missverstandener Natürlichkeit so spielen, als wenn kein Dritter dabei wäre. Dieses Prinzip, das an sich ja nicht unrichtig ist, wurde jedoch in einer Weise wörtlich genommen, veräußerlicht und überspannt, die ans Unbegreifliche grenzt. Die Darsteller mussten stets einen anmutigen Halbkreis bilden, durften nie nach dem Hintergrund sprechen, niemals dem Zuschauer den Rücken, ja auch nur das Profil zeigen. Das Hauptgewicht wurde auf kultivierten Vortrag gelegt, eine übertrieben deutliche Artikulation, die die Persönlichkeit des Schauspielers und den Charakter der Figur verwischt, und eine Art singende Deklamation, die man für den Höhepunkt der Schönheit hielt. Kurz, es war die Reduktion der Schauspielkunst auf bloße Rezitation und eine Anzahl fixer Repräsentationsgesten. Infolgedessen nahmen auch die Leseproben einen ganz unverhältnismäßig großen Raum ein, von Goethe und Schiller persönlich geleitet, die beide, wie dies bei Dichtern so oft der Fall ist, miserable Vorleser waren. Schiller in so hohem Maße, dass er hierdurch mehrmals den Erfolg seiner Stücke gefährdete. Den Fiesco las er in Mannheim so schlecht, dass alle, obgleich sie mit den größten Erwartungen gekommen waren, nach dem zweiten Akt weggingen und der Regisseur Meyer Streicher fragte, ob nicht ein anderer die Räuber geschrieben und Schiller sie nur unter seinen Namen herausgegeben habe, denn der Fiesco sei das Allerschlechteste, was er je in seinem Leben gehört habe. Ebenso erging es ihm mit Frau von Kalb, die ihm von der Vorlesung des Don Carlos lachend erklärte, »Lieber Schiller, das ist das Allerschlechteste, was Sie noch gemacht haben.« Und noch im Jahr 1801, wo er auf der Höhe seines Ruhmes stand mit der Jungfrau von Orléans, die nach dem Bericht des Schauspielers Heinrich Schmidt fast gar keine oder vielmehr auf viele eine narkotische Wirkung ausübte. Schiller hielt sich jedoch zeitlebens für den besten Interpreten seiner Werke und hatte sogar in seiner Jugend eine Zeit lang die Absicht, Schauspieler zu werden. Was die Xenien anlangt, so ist vielleicht in jenem Zimmer in Jena, worin die meisten von ihnen durch Kollaboration entstanden sein dürften, das größte Quantum an Weisheit, Wissen, Geschmack, Zeitgeist, Sprachgewalt, Seelenkunde versammelt gewesen, das das damalige Deutschland aufzubringen vermochte. Das Resultat ist bekannt. Es wurde von den Zeitgenossen nahezu einstimmig abgelehnt. Die führenden Blätter, die Erlanger Gelehrtenzeitungen, die Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek, die Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung, Reichhardts Deutschland, Wielands Deutscher Merkur und fast alle übrigen erklärten es in mehr oder minder schroffer Form für gänzlich misslungen. Das allgemeine Urteil brachte am klarsten der Kosmopolit, herausgegeben von Voss, zum Ausdruck, indem er an eine Verlegeranzeige, die die Xenien eine in ihrer Art ganz neue Erscheinung genannt hatte, die Frage knüpfte, wer kann einen Augenblick anstehen gegen 400 kleine Gedichte, welche dem Publikum als eine Auslese feinen und attischen Witzes als Geschenke von Wert zu einer würdigen und wohltuenden Ergötzung vorgesetzt, gleichwohl großenteils entweder plump oder hämisch oder flach und sinnlos, fast sämtlich aber ohne eigentlichen poetischen Wert sind, für eine in ihrer Art neue und merkwürdige Erscheinung zu erklären. Und dreiviertel Jahre später das Ganze noch einmal Zusammenfassung hervorhob, es bleibe immerhin die Befriedigung, dass von allen Stimmen, welche sich über die Xenien haben hören lassen, auch nicht eine für sie gesprochen hat. Erst den nachgeborenen Oberlehrern ist es vorbehalten geblieben, sich für sie zu begeistern, indem sie von dem primitiven Kalkül ausgingen, wenn von zwei Autoren jeder einzelne Hervorragendes schaffe, so müsse das, was sie gemeinsam leisten, doppelt wertvoll sein. Die Antipoden. Hebbel sagt einmal in seinem Tagebuch, von Goethe war mir nur wenig zu Gesicht gekommen und ich hatte ihn umso mehr etwas geringschätzig behandelt, weil sein Feuer gewissermaßen ein unterirdisches ist und weil ich überhaupt glaubte, dass zwischen ihm und Schiller ein Verhältnis wie etwa zwischen Mohammed und Christus bestehe. Dass sie fast gar nicht miteinander verwandt seien, konnte mir nicht einfallen. In der Tat kann man sie, wie wir schon andeuteten, geradezu als Schulbeispiele entgegengesetzter künstlerischer Produktivität ansehen. Am 5. Juni 1825 sagte Goethe, natürlich zu Eckermann, als von den Definitionen der Poesie die Rede war, was ist da viel zu definieren? Lebendiges Gefühl der Zustände und Fähigkeit, es auszudrücken, macht den Poeten. Dahingegen schrieb Schiller den Vers, was sich nie und nirgends hat begeben, das allein ist Poesie. Prägnanter könnten zwei polare Künstlerwelten sich nicht gegenübertreten als in diesen beiden Sätzen. Aber während die Feststellung Goethes jedermann ohne weiteres einleuchtet, bezeichnet das Wort Schillers das eigentliche Paradoxon der Künstlernatur. Emerson leitet seinen Essay über Shakespeare mit den Worten ein, wenn wir darin Originalität erblicken, dass eine Spinne ihr Gewebe aus ihren eigenen Eingeweiden zieht, dann ist kein Künstler ein Original. Nun, Schiller war aber wirklich so eine Spinne. Er zog alles aus sich selbst. Schiller kannte von der Schweiz bekanntlich nur ein paar altvätterische, wenig anschauliche Beschreibungen und einige Landschaftskarten und Ansichten, mit denen er während der Arbeit am Tell sein Zimmer austapeziert hatte. Und dennoch ist im Tell die ganze Schweiz. Alle Schweizer Kritiker konstatierten mit Staunen die treffend ähnliche Porträtierung des Landes, der Sitten, der Volksart, der Redeweise, und Reisehandbücher verwenden noch heute schillersche Verse zur Orientierung und Lokalverdeutlichung. Die Erörterung dieses Problems war von jeher ein beliebtes Aufsatzthema. Wir möchten jedoch behaupten, dass Schiller nicht nur die Schweiz für seine Schilderung nicht brauchte, sondern dass er sie nur deshalb so gut malen konnte, weil er sie nie gesehen hatte. Eine aufmerksame Tournee durch sämtliche Berge und Täler hätte ihn nur verwirrt. Die widerspruchsvollen und verschwommenen äußeren Eindrücke hätten sich vor seine klaren und kräftigen inneren Bilder geschoben. Eine wirkliche Schweiz hatte dem Dichter Schiller nichts zu sagen. Es gibt aber ein noch krasseres Beispiel. Im Musenalmanach für das Jahr 1800 erschien das Lied von der Glocke. Das Publikum war von der Genauigkeit und Treue, mit der darin die Vorgänge des Glockengusses geschildert waren, überrascht und entzückt. Aber schon 11 Jahre früher hatte sich Schiller mit dem Stoff beschäftigt und ging, wie Caroline mitteilt, oft nach einer Glockengießerei vor der Stadt spazieren, um von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen. Die Dichtung wollte aber nicht recht vorwärts gehen und er legte den Plan zurück. Eines Tages aber fiel ihm ein ganz ödes Buch in die Hände, die Ökonomisch-Technologische Enzyklopädie von Grünitz. Er las es und auf einmal war die Anschauung da. Wir haben im vorletzten Kapitel darauf hingewiesen, dass Kant diese Fähigkeit, die lebhaftesten und deutlichsten Vorstellungen aus Büchern zu schöpfen, in womöglich noch höherem Maße besaß. Im Leben aber verhielten sich Goethe und Schiller merkwürdigerweise gerade umgekehrt. Goethe sagte noch im Alter von sich: »Ich bin immer das neugeborene Kind«, und war sein Leben lang eine passive, entschlussschwache, im Grunde weltfremde Natur, während Schiller von den Tagen seiner Reife an durch eine sehr scharfe Kenntnis und resolute Behandlung der gesamten Umwelt gekennzeichnet ist. Er war ein Virtuose in der Handhabung des publizistischen Apparats, und zwar in einem Grade, wie er damals noch viel seltener war als heutzutage. Ein Meister des Waschzettels und Prospekts. Man denke an die Vorrede zur Auswahl aus Pitterweil, den Vorbericht zur Sammlung historischer Memoirs, die Ankündigungen der von ihm herausgegebenen Zeitschriften, der Rheinischen Thalia und der Horen, die er beide mit größter Geschicklichkeit redigierte und zum Teil unter Zuhilfenahme ganz moderner journalistischer Praktiken. Bei den Horen rechnete er ganz bewusst auf den Snobismus gewisser Publikumskreise, die es zu allen Zeiten gegeben hat, indem er an den Verleger Kotter schrieb: »Das Denken ist freilich eine harte Arbeit für manchen, aber wir müssen es dahin bringen, dass, wer auch nicht denken kann, sich doch schämt, es zu gestehen, und unser Lobredner wider Willen wird, um zu scheinen, was er nicht ist.« Er ließ die einzelnen Nummern in der Allgemeinen Literaturzeitung auf Kosten Kotters fortlaufend besprechen, was, da diese die angesehensten und einflussreichste Zeitschrift Deutschland war, selbst unter den heutigen Verhältnissen ein unerhörter Vorgang wäre. Und beim Eingehen der Horen erwog er die amerikanische Idee, durch Einrücken eines tollen politisch-religiösen Aufsatzes ein Zensurverbot zu erwirken und damit das Fiasko zu kaschieren. Wenn wir bei der Vergleichung zwischen Goethe und Schiller noch ein wenig verweilen wollen, obgleich sie, wenn wir nicht irren, schon hier und da gemacht worden ist, so wird uns vielleicht als markantester Unterschied auffallen, dass in Goethe auf extreme Weise der optische Typus verkörpert war, in Schiller der akustische Typus. Goethe sagt ausdrücklich: Gegen das Auge betrachtet ist das Ohr ein stummer Sinn. Alles Erleben ruht bei ihm im Schauen. Durch den Anblick des Straßburger Münsters wird er zum Gotiker. Durch den Anblick eines geborstenen Schafschädels gelangt er zu seiner Wirbeltheorie. In dem dunklen Gefühl, dass in Italien zu neuen Dichtungen befruchten werde, eilt er dorthin, um es zu erblicken. Die Idee zu einem Tell-Epos wird in ihm, im striktesten Gegensatz zu Schiller, durch den Anblick der Schweizer Lokalitäten erweckt, die von der Tell-Sage Kunde geben. Von Kunstwerken, die er bewundert, wünscht er sich, die Kopien ständig vor Augen zu haben. Schiller hat sich nicht einmal die Originale berühmter Bildwerke angesehen, auch wenn er sie dicht vor sich hatte. Sämtliche Gedichte Goethes sind, wie er selbst es bezeichnet hat, Gelegenheitsgedichte. Und dasselbe könnte man von seinen Dramen sagen. Alles Schaffen wächst bei ihm aus dem konkreten Erlebnis. Und die Literarhistoriker können auf die korrespondierenden Stellen in seiner Biografie und seiner Dichtung mit dem Finger hinweisen. Er hatte eine große Passion für alles Botanische, nur die Kryptogamen interessierten ihn nicht, weil man ihre Einzelheiten mit freiem Auge nicht sieht. Aus demselben Grunde beschäftigte er sich auch nicht mit Sternkunde. Er lehnte die mathematische Physik ab, weil sie gleichfalls eine Wissenschaft des Unsichtbaren ist. Und die newtische Theorie, dass das Weiß aus sämtlichen Spektralfarben gebildet sei, weil dies dem Augenschein widerspricht. Seine Vergötterung des Auges ging sogar so weit, dass er niemals Brillen benutzte, weil sie ein künstliches Sehen vermitteln. Umgekehrt hatte er wenig Beziehung zur Musik. Er hat in ihr immer nur eine dienende Kunst erblickt. Die Welt der absoluten Musik war ihm verschlossen. Zu den größten musikalischen Genies seiner Zeit, Beethoven und Schubert, hat er bekanntlich ebenso wenig ein Verhältnis gefunden wie sein Freund, der brave Kapellmeister Zelter, in dem er das Ideal eines Liederkomponisten erblickte. Für Schiller hingegen stand die Musik im Mittelpunkt alles künstlerischen Schaffens, zumal des Dramatischen. Er erklärte, seine poetischen Ideen seien immer aus einer gewissen musikalischen Gemütsstimmung hervorgegangen, betonte wiederholt, dass die Vollendung des theatralischen Kunstwerks nur möglich sei, wenn man die Musik dazu heranziehe, und räumte ihr in der dramatischen Ökonomie einen breiten und dominierenden Platz ein. Die Höhepunkte, zumal seiner späteren Werke, sind alle musikalisch empfunden und fordern nicht selten die direkte Unterstützung durch das Orchester. Ja, man darf einige seiner Dichtungen, wie den Tell und die Jungfrau von Orléans, geradezu als Sprechopern bezeichnen, was aber nur in den Augen eines theaterfremden Kunstbolschewismus, der neuerdings die alberne Kühnheit gehabt hat, im Tell Details wie das Vorspiel, den Chor der barmherzigen Brüder und den musikalischen Schluss des Rütli-Aktes als kitschig zu streichen, einen Einwand bedeuten kann. Statiker und Dynamiker. Wir könnten vielleicht den Gegensatz zwischen Goethe und Schiller noch auf einen anderen Generalnenner bringen, indem wir Goethe als Statiker, Schiller als Dynamiker bezeichnen. Diese Klassifizierung hat das Missliche jeder Formel, dass sie etwas Lebendiges unter einen Begriff zu bringen sucht, was schlechterdings unmöglich ist. Sie hat aber auch den Vorteil der Formel, dass sie zwei große Gruppen herstellt, die, über die bezeichneten Individuen hinaus, prinzipielle und generelle Bedeutung besitzen. Für Goethe, den Statiker, steht im Mittelpunkt seines Lebens, Denkens und Schauens das Ruhende, das Sein. Für Schiller das Bewegte, das Werdende. In der Somatologie ist es die Anatomie, die Wissenschaft von den bleibenden Eigenschaften des Körpers, die Goethes Entdeckungsgebiet bildet, während ihn die Physiologie, die sich mit den Veränderungen des Körpers befasst, fast gar nicht beschäftigt. Die einzige naturwissenschaftliche Arbeit hingegen, die Schiller verfasst hat, seine Dissertation, führte in ihrer ersten Fassung den Titel Philosophie der Physiologie. Ganz analog ist es in der Botanik die Morphologie, die Wissenschaft von der dauernden Gestalt der Pflanze, die Goethes Hauptarbeitsgebiet ausmacht. Ja, die Urpflanze ist sogar der gewaltsame Versuch, die verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze auf ein einheitliches, stehendes Grundprinzip zurückzuführen, aus dem Werden ein Sein zu machen. In seinen Studien über die anorganische Natur dominierte die Mineralogie, für die er eine große Leidenschaft besaß. Aber die Chemie, die Grundlage aller Mineralogie, ist für ihn von weit geringerem Interesse, weil sie die Lehre von den Umwandlungen der Stoffe behandelt und eine dynamische Wissenschaft ist. Nach dem Gesagten braucht nicht erst näher motiviert zu werden, wieso Goethe ein so bedeutender Lyriker war, aber niemals ein richtiges Drama geschrieben hat, während es sich bei Schiller gerade umgekehrt verhielt. Warum Goethe ein so starkes Interesse für bildende Kunst besaß und Schiller für Politik, warum dieser einer der geistreichste und verständnisvollste Schüler Kants wurde, dessen Philosophie, wie wir gehört haben, nichts anderes zum Gegenstand hat als das Werden unserer Erkenntnis, und warum Goethe erklärte, Kant nicht zu verstehen. Nur auf eine anscheinend widerspruchsvolle Tatsache sei noch hingewiesen. Goethe reiste viel und schrieb viele Reisebeschreibungen, und zwar, weil er ein Statiker war. Denn der Reiseliebhaber, obschon fortgesetzt bewegt, hat sein jeweiliges Interesse doch immer nur auf ein ruhendes gerichtet, und sämtliche Disziplinen, die sich mit der Reiseliteratur berühren, Ethnographie, Geographie, Archäologie, Geognosie, fußen auf statischen Prinzipien. Liebe Nadja, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Bitte, gern geschehen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Persönlich nicht, nein. Also ich muss sagen, ist halt durch mein Studium und so also erwähnt worden, aber ich habe mich nicht näher mit ihm beschäftigt. Und er ist immer als Name herumgegeistert, aber ich habe keinen persönlichen Bezug zu ihm gehabt. Während welchen Studiums? Germanistik und Kunstgeschichte. Aber anlässlich meiner Einladung Genau. Bist du vorbildlich in die Buchhandlung geeilt und hast dir... Zumindest in die Bibliothek bin ich geeilt und habe es mir ausgeborgt. Den Schinken, sage ich jetzt mal. Und habe mich ein bisschen eingelesen und habe sofort einen Widerstand, einen diffusen Widerstand gegen sein Schreiben empfunden. Der Widerstand... Also teilweise kann ich ihn mir erklären, teilweise nicht. Also teilweise, glaube ich, ist es ganz einfach pubertäres Auflehnen gegen einen Patriarchen. Und teilweise, muss ich natürlich auch zugeben, ist es sehr interessant oder sehr witzig, weil er sich mit so vielen Themen in so verzweigter Weise, also wie ein... Hofrat, sag ich mal, damit auseinandersetzt und von einem Punkt zum anderen zieht und quasi so fast aus dem Nähkästchen plaudert. Also das ist natürlich ein bisschen imponierend, sein Wissen, ja, mit dem er da auch natürlich um sich schlägt und ein bisschen gewollt imponiert. So meine Empfindung. Wobei er auch ganz gerne hin und her hüpft. Also genau, das ist genau. Von einem Punkt zum anderen, das ist durchaus nicht linear gedacht. Nein, das ist nicht linear gedacht, aber das ist für mich also schon diese Hofmeister-Schulmeister-Art. Ja? Also zu zeigen, welch großes Wissen man hat, ja? Und dass es ohne nachzuschlagen frei zugänglich ist, also quasi zum aktiven Wortschatz gehört. Ja? Das ist also auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite erzeugt sofort heftige Widerstände bei mir, heftige Auflehnung. Du hast dich also ein bisschen provoziert gefühlt durch den Text. Ja, also provoziert, sagen wir so, ich habe sofort ein Männerbild gehabt beim Lesen und gegen das habe ich mich intuitiv aufgelehnt. Ja? Also diese Männerfigur, die immer belehrend ist, immer so sagt, wie es war und wo es lang geht und wie denn die Geschichte verlaufen ist. Ja, das sagt er auch in der Einleitung gleich und postuliert das also gegen die objektive Geschichtsschreibung und setzt diesen subjektiven Zugang. Gleichzeitig tritt er halt auch immer als ein Wir auf und das ist nicht ganz unproblematisch, finde ich. Es mag vielleicht auch Mode noch gewesen sein, trotzdem tritt er da als eine Gruppe auf, die weiß eben, wie es war. Für mich wirkt das dann immer so, da gibt's eine ausgereifte Erkenntnis, das ist, und das erzählt das Wir, und somit schreibt es ja erneut fest. Also es ist ja nicht so, dass er erzählt subjektiv, wie er glaubt, so ist die Kulturgeschichte verlaufen, sondern er tritt als fixes, unverrückbares Glaubenskonstrukt auf. Also Deiner Ansicht nach müssten zum Beispiel Wortkombinationen wie meines Erachtens genau. öfter mal vorkommen. Ja, ja. Also dass das Subjektive doch betont wird, ja, was mit dem Wir nicht stattfindet, sondern ganz im Gegenteil, es wird die Unverrückbarkeit seines Standpunkts zementiert. Das ist also aus dem heutigen Standpunkt sehr, sehr problematisch, also für mich. Und auch eben dieses, da gibt es einen höchsten Standpunkt, den hat er erreicht und von dem aus sagt er eben, wie es war und was gut ist. Er spricht ja auch immer in den Superlativen. Also egal, ob das jetzt über Goethe und Schiller ist, das sind immer, also vielleicht ist es auch das, er neigt ja wahnsinnig für mich zum Hochtrabenden. Also so das Alltägliche und Bodenständige ist ja nicht so sein Metier. Er hat schon sehr gern, wenn das, wovon er erzählt, auch gewichtig ist. Ja, wobei er schon eben auf die Alltagssituation großen Wert legt. Zu einer Zeit, zu der Geschichtsschreibung sehr oft eine Geschichtsschreibung von oben war, also Jahreszahlen, Schlachten, Herrscherdaten etc., hat er sehr wohl drinnen, zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, ist die Bedeutung bei ihm der Mode. Und er bemüht sich schon auch, da jetzt außerhalb der kleinen Herrscherschicht zu schauen, wie ist es den Leuten gegangen, immer wieder. Ja, okay, also von dem Standpunkt, ja, er schreibt nicht nur über Kämpfe und Herrscherhäuser und also das ja, aber das ist mir vom heutigen Standpunkt natürlich ein bisschen zu wenig. Ja? Also Stichwort Her Story, ja, das kommt nicht so ganz vor. Also die Frauen klammert er ja rigoros aus. Also das gelingt ihm ja wirklich über die Jahrhunderte hinweg, glaube ich, nicht eine Frau zu erwähnen, beziehungsweise wenn er schon den Namen erwähnt, dann wird dann nicht mehr dazu erklärt. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Also die sind in den Stellen, die ich gelesen habe, überhaupt nicht vorgekommen. Auch dieser Geniebegriff und dieser Glaube dran, da wird jemand geboren zum Höchsten und Allerhöchsten und zur Erschaffung des Kunstwerks, widerspricht meinem Herangehen an Kunst. Also wenn ich das mal kurz erwähnen darf, ich komme vom Poetry Slam, wo jeder und jede auf die Bühne gehen darf mit eigenen Texten. Also meinen Zugang zu Kunst widerspricht das ja natürlich um, wie viel gibt es, 180 Grad? Ja, genau. Und das stößt mir natürlich auch auf. Ich weiß, dass, also ich verbinde das mit dieser Zeit auch, ja, dieses bürgerliche Glauben an den Geniebegriff, der da geboren wird und auf die Welt kommt und dann sich hingibt für seine Kunst, das widerspricht meinem Herangehen und meiner Sicht so unglaublich, dass ich da ein bisschen rebellieren muss dagegen. Du hast doch völlig recht, das war ein Teil der Zeit und ist kurz darauf ja dann gründlich desavouiert worden. Ja. Vielleicht ist es das, diese diffuse Ablehnung, dass es so diesen Boden bereitet. Also ich würde gern die Frau Elisabeth Schrattenholzer zitieren. Da habe ich mich mit ihrem Buch Sorry Nathan, darf da den Untertitel zitieren, Wortblind und sinntaub, die Beschädigung des Denkens durch die Sprache des Patriarchats. Und ich habe die lange vor der Kulturgeschichte gelesen, aber wie ich mich da eingelesen habe in den Fritell, ist sie mir sofort eingefallen, ja, weil seine Sprache eben völlige Ausklammerung der Hälfte der Menschheit, dann dieses postulierende Wir, das immer gegen die anderen auftritt und diese ja, durch diesen Geniebegriff und durch diese Superlative ist es schon so eine Bodenbereitung der Generalisierung. Und vielleicht ist es auch das, was mich ein bisschen so nervös macht, wenn ich es lese. Die Stelle, die ich jetzt gelesen habe, also von Goethe und Schiller, die ist, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm in die Richtung hingehend. Die kann ich eigentlich schon nur mehr humoristisch lesen, weil er sich durch die Wortwahl, er hat es vielleicht gar nicht so gemeint, aber ich finde, durch die Wortwahl ist das schon so übertrieben, dass ich das wirklich schon so ein bisschen als Sketch lese, dass er sich vielleicht da schon selbst ein bisschen über diese Götter der Literatur ein bisschen lustig macht. Das ist dann für mich schon ein bisschen erfrischend und humoristisch. Also da werden sie, finde ich, ein bisschen von ihrem Podest runtergeholt. keine Ahnung, ob er das wirklich vorhatte. Ich kann es nur mehr so lesen. Das stimmt ja auch, also das habe ich auch gehört, dass die fürchterlich, also auch Goethe hatte einen fürchterlichen Dialekt und hatte Sächsisch. Ja, also hat ja fürchterlich seltsam geredet und wurde ja ausgebuht, wenn er seine eigenen Werke vorgetragen hat. Also zumindest wurde mir das im Germanistikstudium überliefert. Wenn er vorgetragen hat, hat das Publikum gelacht, weil er das so, also dieser Dialekt so lächerlich gewirkt hat. Das Sächseln hat ja was, ja. Und wenn er da, also Friedel da anspielt, dass die so großen Wert auf diese Leseproben gegeben haben und Schiller sich es nicht nehmen ließ, selber vorzulesen, also was er anscheinend schlecht gemacht hat, und dann glaubte, er wäre doch sicher mal ein toller Schauspieler geworden. Das ist, also das kann ich schon nur mehr mit Augenzwinkern lesen. Also da pinkelt er ein bisschen seinen Heroen ans Bein. Durchaus, ja. Das sehe ich schon, also das finde ich dann wieder gut. Ja. Hätte er öfter machen sollen. Und weil ich es jetzt da vor mir sehe, und das ist halt auch immer so dieses Zweigeteil, der eine akustisch, der eine ist. Also er sagt es ja, es ist halt immer eine Formel und ein Zitium Lebendigen, die Facetten. Aber er macht das schon sehr, sehr oft. Und das ist für mich auch so was Ausschließliches. Ja? Es gibt nur immer diese Gegenpole, entweder akustisch oder visuell, entweder der Dynamiker oder der Statiker. Also es ist immer so eine Polarisierung in allem und die ist so rigoros. Ja? Das ist, also wie gesagt, er erwähnt, es hat was Formelhaftes und das hinkt halt auch immer, aber er macht das wirklich ganz oft, diese Einteilung, diese Kategorisierung von Personen, Persönlichkeiten, und das ist halt auch ein Geschichtsbild, aber auch ganz richtig erkannt, also teilweise macht er da Karikatur, ganz bewusst. Zeichnet zwar etwas hin, was es so gar nicht gegeben hat, weil der Krawatzen auf der Nase gehabt hat, aber unterm Strich sagt das trotzdem unter Umständen mehr aus als ein naturalistisches Porträt. Ja, ja. Das ist ein bisschen das ein Ansatz. Ja. Das hat er auch, also ich habe die Kapitel von der Französischen Revolution gelesen, und das macht er ja auch, da stellt er ja die französische Nation gegen die deutsche Nation, also das macht er ja da auch, ja, diese Eigenschaften immer so zuordnen, aber immer so ganz rigoros, ja, und das ist halt so ein bisschen die Falle des Generalisierens. Ja, und auch das wurde mittlerweile desavouiert. Ja, also, ja, ja. Also das ist das auch, was eben mir aufgefallen ist. Auch in einem, also nicht zu der Szene, die ich gelesen habe, sondern auch einen anderen Textausschnitt, ist mir aufgefallen, dass er diese klassische Trennung von Geist und Körper noch hat. Ja? Und durchaus mit typischen Wertungen, der Geist ist höher als der Körper. Also das ist auch was mir sehr bekannt ist und was ich aber nicht sehr schätzen kann oder gutheißen kann, diese Abwertung alles Körperlichen und die Überhöhung des Geistigen, das ist mir alles zu viel Pathos. Vielleicht ist es das auch, ja, mir ist ein bisschen da zu viel Pathos in. Aber wie gesagt, ich verstehe es aus der Zeit raus, aber von meinem heutigen Standpunkt ist es das, wo ich dann so kribbelig wäre und so, wo ich das Gefühl habe, das hat nicht nur Gutes nach sich gezogen. Vielleicht auch, weil es in einigen Kreisen oder in einigen Kommentaren oder Kunstbetrachtungen heute noch immer diese Ansichten vorherrschen. Ja? Also dieses völlig überkommene Bild vom Künstler oder der Künstlerin. Im Prinzip ist es harte Arbeit und lange Beschäftigung mit einem engen Themenkreis, Vertiefung und viel Aufopferung, aber auch viel Kalkül. Also man muss ja trotzdem essen und trinken und schlafen und Miete zahlen. Und das wird gerne noch immer so ausgeklammert. Ja, sondern da ist immer dieser hehre Geist und das Körperliche ist eh voll Gack und braucht eh keiner. Ja. Und wir sind ja nicht getrennt in Wirklichkeit. Ja. Also der Geist und der Körper ist ziemlich eng beieinander. Ja. auch wenn manche das noch immer nicht wahrhaben wollen. Und das hat er schon noch immer, also diese Trennung. Und dann natürlich, der Geist ist dann schon oft auch männlich konnotiert und zugeschrieben und das Körperliche ist dann das Weibliche. Und also das kennen wir ja auch immer, diese Dualität. Und das eine muss immer besser sein als das andere, also es kann nicht gleichwertig sein. Aber also aus dieser Zeit heraus ist es verständlich, ja? Vom heutigen Standpunkt sind das halt eben diese Generalisierungen und dieses eurozentristische männliche Welt- und Geschichtsbild. Auf das wir ein bisschen allergisch geworden sind. Auf das wir vielleicht wirklich schon, also gut, ich finde es ja gut, dass wir schon allergisch drauf sind. Ja? Also was heißt schon, dauert eh schon lang. Hat sich eh schon sehr lang festgesetzt. Also ich finde, es ist sehr gut, dass es jetzt schon langsam mal zu kribbeln beginnt, wenn zumindest ich das lese. Dann denke ich mir, so soll man das auch nicht mehr sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon trotz all dieser Generalisierungen und, nehmen wir es mal, veralteten Ansichten, ist es auch lustig, wie er das macht. Also wenn ich was nicht mehr so ganz ernst nehmen kann, weil die Gefahr schon zu weit weg ist, dann kann ich es halt lustig auffassen und dann ist es irgendwie schrullig und eben mit viel zu viel Pathos und extrem selbstreferenziell auch. Also als mittelschichtseuropäischer Mann, der da in der Kulturszene tätig ist, sind ihm diese Themen auch, also wirklich reflektiert er ja ständig auch auf seinen Stand und auf seine, Person möchte ich nicht sagen, aber seinen Ausschnitt der Weltsicht. Ja. Also das, was er da erzählt auf diesen tausenden Seiten, das ist ja das, was ihm wichtig ist an der Kulturgeschichte durchaus. Und somit reflektiert er immer seinen Standpunkt und seine Sicht. Ja. Sagt auch in der Einleitung, dass es sein subjektiver Begriff ist oder seine subjektive Erzählung. Er setzt halt aber dann doch in den Plural. Aber ein bisschen unangreifbar. Um etwas sehr unangreifbar zu werden. Aber wie gesagt, heutzutage, also von meinem Standpunkt kann ich es dann schon wieder witzig und schrullig annehmen und nicht mehr so ernst, weil ich es ja nicht mehr so als Bedrohung ansehe. Aber im Grunde geht schon eine Bedrohung aus davon, für mich. Als Frau, als nicht bürgerlich und nicht dem Mittelstand angehörend, ist es eine Bedrohung, weil er untermauert mit diesem Werk seinen Stand und seine Position und setzt sich und die Seinigen als diejenigen hin, die die Kultur in Händen halten und auch bestimmen, was dazugehört und was nicht. Die nicht vorkommen und nicht erwähnt werden, die existieren dann nicht. Ja. Also wenn wir jetzt nur dieses Werk hätten als einzige Geschichtserzählung, ist es eine ganz klare Kanonbildung und er hat postuliert, wer da drinnen ist und wer nicht. Ja, er schreibt, also objektive Geschichtsbetrachtung kann es schon deswegen nicht geben, weil dann müsste man ja alle Ereignisse gleich wichtig nehmen. Also stimmt, ja. Also und eben das ist auch diese Gleichwertigkeit, ist wahrscheinlich nicht von einem Menschen schaffbar. Und deshalb müssen auch viele Leute Geschichte erzählen, ja? Und die eigene Geschichte erzählen. Das wollte ich auch sagen. Also das ist auch dieses, ich nenne es jetzt mal Schwafeln. Eben er kommt von einem ins andere und zeigt sein Wissen und Verweise und springt hin und her. Und niemals natürlich eine Fußnote. Ja? Niemals, woher er dieses Wissen hat. Ja? Niemals auf was er sieht. Also man muss ihm glauben, ja, oder eben nicht. Ja. Aber er geht davon aus, dass man ihm glaubt. Also das nimmt er für sich, unterstelle ich ihn mal, das nimmt er sich heraus, dass man ihm glaubt, dass man seiner Autorität glaubt. Und deshalb hat er es auch gar nicht nötig, irgendwas zu beweisen, wo er es her hat, sondern er behauptet es ganz einfach und friss oder stirb, Vogel. Irgendwo schreibt er an anderer Stelle, nicht in der Kulturgeschichte der Neuzeit, auch nicht in anderen Kulturgeschichten, aber in einem seiner Feuilletons, glaube ich, kommt das vor, wo er schreibt, ja, also am liebsten ist ihm schon ein kritischer Leser. Mhm. Nur bevor er gar keinen Leser hat, nimmt er auch einen unkritischen. Ja, der Kritische hätte es ja wirklich schwer mit ihm. Also man müsste ja dann jeder seiner Äußerungen, und das ist ja eine Menge, müsste man ja dann wirklich hinterfragen und fragen, wo ist das her, warum kann er das jetzt, warum kann er das behaupten, warum weiß er das? Also das ist ja das, was eben auch die Elisabeth Schrappenholzer in ihrem Buch so anprangert, dass sehr vieles ganz einfach so behauptet wird, ohne das nachzuprüfen. Und die Leserschaft ist sehr oft geneigt, also weil wir es auch ein bisschen eintrainiert haben, das zu glauben, was wir lesen. Ja. Und da müsste man wirklich bei jedem Satz, könnte man da in dem Buch fragen, warum, ja? Warum ist das so? Verweigert. Er schreibt auch wieder an anderer Stelle so als Reaktion auf die Kritiken, die er bekommen hat. Ganz interessant, also die Historikergilde hat das mehr oder weniger verschwiegen. Mhm. Sehr gut angekommen ist es bei den Künstlern. Mhm. Also Thomas Mann hat ganz, ganz große Elogen draufgeschrieben und auch ein paar andere. Vielleicht eine Mutmaßung, eine böswillige Mutmaßung, vielleicht weil sich diese Kunstelite darin bestärkt hat. Ja? Das war vielleicht deren Weltsicht und da hat sie sich wohlgefühlt in dieser Konstruktion ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart. Ja, wobei da spielt natürlich auch jetzt hinein der ganz zentrale Begriff bei ihm, der Dilettantismus, der sehr positiv besetzt ist bei ihm. Ja. Das ist halt dann wieder ein Widerspruch. Er preist den Dilettantismus, aber in der Gefolgschaft zählt er dann seine Heroen auf und seine Meister. Dilettantismus auf hohem Niveau. Ja. Zu denen man geboren sein muss. Also das kommt ja schon. Also diese biologische Vorherbestimmung des Kunstschaffenden, das kommt schon ganz stark raus. Vielleicht auch, dass es mir komisch erscheint, ich empfinde es fast als Zwang, überall was dazu sagen zu müssen. Also er hat ja wirklich, er nimmt für sich den Anspruch heraus, sich in 500 Jahren überall gleich gut auszukennen und bewandert zu sein. Also er mag sehr belesen sein, aber das ist schon auch ein bisschen größenwahnsinnig. Wie gesagt, ich finde es teilweise witzig, weil er ja oft so tut, als wäre er quasi Augenzeuge und immer live dabei gewesen. Aber es hat schon, also dieser Anspruch, überall den Senf dazuzugeben, ist jetzt auch nicht so was, was ich so unbedingt sympathisch finde. Das ist der Feuilletonist in ihm, ja, natürlich. Ja. Er ist ein Kommentator. Ja, aber er kommentiert halt auch was, wo er nicht dabei, was ganz einfach nicht wissen kann. Also vielleicht, das ist aber wirklich eine wilde Vermutung, kann man ja durchaus machen. Also man ist ja Autor, Autorin, und was man halt nicht so weiß, und das erfindet man halt dazu. Ja. Also wäre natürlich jetzt interessant, was er dazu sagen hätte, aber ich kann mir vorstellen, dass da schon einiges auch, das hat er sich halt dann so vorgestellt, so wird es gewesen sein, und das fliegt er halt so ein zur Untermauerung seiner Thesen. Aber ich meine, Schwindeln ist eh völlig legitim. Kann man ruhig machen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Nadja Bucher. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 13. Oktober 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden.